Doktor, warten Sie! Es tut mir leid. Ich habe Probleme. Ich vermute, die haben Sie auch, aber Sie erinnern sich wenigstens an Ihre Vergangenheit. Ich weiß, wie ich alles machen muss, nur habe ich keine Ahnung, woher ich das jetzt weiß. Ich habe keine Vergangenheit.